Man muss lieben lernen. So geht es uns in der Musik. Erst muss man eine Figur und Weise überhaupt hören lernen, heraushören, unterscheiden, als ein Leben für sich isolieren und abgrenzen. Dann braucht es Mühe und guten Willen, sie zu ertragen, trotz ihrer Fremdheit. Geduld gegen ihren Blick und Ausdruck, Mildherzigkeit gegen das Wunderliche an ihr zu üben. Endlich kommt ein Augenblick, wo wir ihre gewohnt sind, wo wir sie erwarten, wo wir ahnen, dass sie uns fehlen würde, wenn sie fehlte. Und nun wirkt sie ihren Zwang und Zauber fort und fort und endet nicht eher, als bis wir ihre demütigen und entzückten Liebhaber geworden sind, die nichts Besseres von der Welt mehr wollen als sie und wieder sie. So geht es uns aber nicht nur mit der Musik. Gerade so haben wir alle Dinge, die wir jetzt lieben, lieben gelernt. Wir werden schließlich immer für unseren guten Willen, unsere Geduld, Billigkeit, Sanftmütigkeit gegen das Fremde belohnt, indem das Fremde langsam seinen Schleier abwirft und sich als neue, unsägliche Schönheit darstellt. Es ist sein Dank für unsere Gastfreundschaft. Auch wer sich selber liebt, wird es auf diesem Wege gelernt haben. Es gibt keinen anderen Weg. Auch die Liebe muss man lernen. Incipit Tragödia. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See Urmi und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 10 Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: »Du großes Gestirn, was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? 10 Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle. Du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. Siehe, ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat. Ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn. Ich muss, gleich dir, untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzu großes Glück sehen kann. Segne den Becher, welcher überfließen will, dass das Wasser golden aus ihm fließe und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage. Siehe, dieser Becher will wieder leer werden und Zarathustra will wieder Mensch werden. Also begann Zarathustras Untergang. Was es mit unserer Heiterkeit auf sich hat. Das größte neuere Ereignis, dass Gott tot ist, dass der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist, beginnt bereits seine ersten Schatten über Europa zu werfen. Für die wenigen wenigstens, deren Augen, deren Argwohn in den Augen stark und fein genug für dies Schauspiel ist, scheint eben irgendeine Sonne untergegangen, irgendein altes, tiefes Vertrauen in Zweifel umgedreht. Ihnen muss unsere alte Welt täglich abendlicher, misstrauischer, fremder, älter scheinen. In der Hauptsache aber darf man sagen, das Ereignis selbst ist viel zu groß, zu fern, zu abseits vom Fassungsvermögen vieler, als dass auch nur seine Kunde schon angelangt heißen dürfte. Geschweige denn, dass viele bereits wüssten, was eigentlich sich damit begeben hat. Und was alles, nachdem dieser Glaube untergraben ist, nunmehr einfallen muss, weil es auf ihn gebaut, an ihn gelehnt, in ihn hineingewachsen war, zum Beispiel unsere ganze europäische Moral. Diese lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz, die nun bevorsteht, Wer erriete heute schon genug davon, um den Lehrer und Vorausverkünder dieser ungeheuren Logik von Schrecken abgeben zu müssen, den Propheten einer Verdüsterung und Sonnenfinsternis, derengleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat? Selbst wir geborenen Rätselrater, die wir gleichsam auf den Bergen warten, zwischen heute und morgen hingestellt und in den Widerspruch zwischen heute und morgen hineingespannt, wir Erstlinge und Frühgeburten des kommenden Jahrhunderts, denen eigentlich die Schatten, welche Europa alsbald einwickeln müssen, jetzt schon zu Gesicht gekommen sein sollten. Woran liegt es doch, dass selbst wir ohne rechte Teilnahme für diese Verdüsterung, vor allem ohne Sorge und Furcht für uns, ihrem Heraufkommen entgegensehen? Stehen wir vielleicht zu sehr noch unter den nächsten Folgen dieses Ereignisses? Und diese nächsten Folgen, seine Folgen für uns, sind, umgekehrt als man vielleicht erwarten könnte, durchaus nicht traurig und verdüsternd, vielmehr wie eine neue, schwer zu beschreibende Art von Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermutigung, Morgenröte. In der Tat, wir Philosophen und freien Geister fühlen uns bei der Nachricht, dass der alte Gott tot ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt. Unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da. Vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer. Inwiefern Moral kaum entbehrlich ist. Der nackte Mensch ist im Allgemeinen ein schändlicher Anblick. Ich rede von uns Europäern und nicht einmal von den Europäerinnen. Angenommen, die froheste Tischgesellschaft sähe sich plötzlich durch die Tücke eines Zauberers enthüllt und ausgekleidet. Ich glaube, dass nicht nur der Frohsinn dahin und der stärkste Appetit entmutigt wäre. Es scheint, wir Europäer können jener Maskerade durchaus nicht entbehren, die Kleidung heißt. Sollte aber die Verkleidung der moralischen Menschen, ihre Verhüllung unter moralische Formeln und Anstandsbegriffe, das ganze wohlwollende Verstecken unserer Handlungen unter die Begriffe Pflicht, Tugend, Gemeinsinn, Ehrenhaftigkeit, Selbstverleugnung nicht seine ebenso guten Gründe haben? Nicht, dass ich vermeinte, hierbei sollte etwa die menschliche Bosheit und Niederträchtigkeit, kurz das schlimme wilde Tier in uns vermummt werden. Mein Gedanke ist umgekehrt, dass wir gerade als zahme Tiere ein schändlicher Anblick sind und die Moralverkleidung brauchen. Dass der inwendige Mensch in Europa eben lange nicht schlimm genug ist, um sich damit sehen lassen zu können, um damit schön zu sein. Der Europäer verkleidet sich in die Moral, weil er ein krankes, kränkliches, krüppelhaftes Tier geworden ist, das gute Gründe hat, zahm zu sein, weil er beinahe eine Missgeburt, etwas Halbes, Schwaches, Linkisches ist. Nicht die Furchtbarkeit des Raubtiers findet eine moralische Verkleidung nötig, sondern das Herdentier mit seiner tiefen Mittelmäßigkeit, Angst und Langeweile an sich selbst. Moral putzt den Europäer auf, gestehen wir es ein, ins Vornehmere, Bedeutendere, Ansehnlichere, ins Göttliche. Inwiefern es in Europa immer künstlerischer zugehen wird. Die Lebensfürsorge zwingt auch heute noch, in unserer Übergangszeit, wo so vieles aufhört zu zwingen, fast allen männlichen Europäern eine bestimmte Rolle auf, ihren sogenannten Beruf. Einigen bleibt dabei die Freiheit, eine anscheinende Freiheit, diese Rolle selbst zu wählen. Den meisten wird sie gewählt. Das Ergebnis ist seltsam genug. Fast alle Europäer verwechseln sich in einem vorgerückteren Alter mit ihrer Rolle. Sie selbst sind die Opfer ihres guten Spiels. Sie selbst haben vergessen, wie sehr Zufall, Laune, Willkür damals über sie verfügt haben, als sich ihr Beruf entschied. Und wie viele andere Rollen sie vielleicht hätten spielen können, denn es ist nunmehr zu spät. Tiefer angesehen ist aus der Rolle wirklich Charakter geworden, aus der Kunst Natur. Es gab Zeitalter, in denen man mit steifer Zuversichtlichkeit, ja mit Frömmigkeit an seine Vorherbestimmung für gerade dies Geschäft, gerade diesen Broterwerb glaubte und den Zufall darin, die Rolle, das Willkürliche, schlechterdings nicht anerkennen wollte. Stände, Zünfte, erbliche Gewerbsvorrechte haben mit Hilfe dieses Glaubens es zustande gebracht, jene Ungeheuer von breiten Gesellschaftstürmen aufzurichten, welche das Mittelalter auszeichnen. Und denen jedenfalls eins nachzurühmen bleibt, Dauerfähigkeit. Und Dauer ist auf Erden ein Wert ersten Ranges. Aber es gibt umgekehrte Zeitalter, die eigentlich demokratischen, wo man diesen Glauben mehr und mehr verlernt. Und ein gewisser kecker Glaube und Gesichtspunkt des Gegenteils in den Vordergrund tritt. Jener Athener-Glaube, der in der Epoche des Perikles zuerst bemerkt wird, jener Amerikaner-Glaube von heute, der immer mehr auch Europäer-Glaube werden will, wo der Einzelne überzeugt ist, ungefähr alles zu können, ungefähr jeder Rolle gewachsen zu sein, wo jeder mit sich versucht, improvisiert, neu versucht, mit Lust versucht, wo alle Natur aufhört und Kunst wird. Die Griechen erst in diesen Rollenglauben, einen Artistenglauben, wenn man will, eingetreten, machten wie bekannt Schritt für Schritt eine wunderliche und nicht in jedem Betracht nachahmenswerte Verwandlung durch. Sie wurden wirklich Schauspieler. Als solche bezauberten sie, überwanden sie alle Welt und zuletzt selbst die Weltüberwinderin, denn der Graeculus Histrio hat Rom besiegt und nicht, wie die Unschuldigen zu sagen pflegen, die griechische Kultur. Aber was ich fürchte, was man heute schon mit Händen greift, falls man Lust hätte, danach zu greifen. Wir modernen Menschen sind ganz schon auf dem gleichen Wege. Und jedes Mal, wenn der Mensch anfängt zu entdecken, inwiefern er eine Rolle spielt und inwieweit er Schauspieler sein kann, wird er Schauspieler. Damit kommt dann eine neue Flora und Fauna von Menschen herauf, die in festeren, beschränkteren Zeitaltern nicht wachsen können oder unten gelassen werden unter dem Banne und Verdachte der Ehrlosigkeit. Es kommen damit jedes Mal die interessantesten und tollsten Zeitalter der Geschichte herauf, in denen die Schauspieler, aller Arten Schauspieler, die eigentlichen Herren sind. Eben dadurch wird eine andere Gattung Mensch immer tiefer benachteiligt, endlich unmöglich gemacht, vor allem die großen Baumeister. Jetzt erlahmt die bauende Kraft. Der Mut, auf lange Fernen hin Pläne zu machen, wird entmutigt. Die organisatorischen Genies fangen an zu fehlen. Wer wagt es nunmehr noch, Werke zu unternehmen, zu deren Vollendung man auf Jahrtausende rechnen müsste? Es stirbt eben jener Grundglaube aus, auf welchen hin einer dergestalt rechnen, versprechen, die Zukunft im Plane vorwegnehmen, seinem Plane zum Opfer bringen kann, dass nämlich der Mensch nur insofern Wert hat, Sinn hat, als er ein Sein in einem großen Baue ist, wozu er zuallererst fest sein muss, Stein sein muss, vor allem nicht Schauspieler. Kurz gesagt, ach, es wird lange genug noch verschwiegen werden. Was von nun an nicht mehr gebaut wird, nicht mehr gebaut werden kann, das ist eine Gesellschaft im alten Verstande des Wortes. Um diesen Bau zu bauen, fehlt alles, voran das Material. Wir alle sind kein Material mehr für eine Gesellschaft. Das ist eine Wahrheit, die an der Zeit ist. Es dünkt mich gleichgültig, dass einstweilen noch die kurzsichtigste, vielleicht ehrlichste, jedenfalls lärmendster Art Mensch, die es heute gibt, unsere Herren Sozialisten, ungefähr das Gegenteil glaubt, hofft, träumt, vor allem schreit und schreibt. Man liest ja ihr Zukunftswort freie Gesellschaft bereits auf allen Tischen und Wänden. Freie Gesellschaft, ja, ja, aber ihr wisst doch, ihr Herren, woraus man die baut. Aus hölzernem Eisen. Aus dem berühmten hölzernen Eisen. Und noch nicht einmal aus hölzernem. Der Einsiedler redet. Die Kunst, mit Menschen umzugehen, beruht wesentlich auf der Geschicklichkeit, die eine lange Übung voraussetzt, eine Mahlzeit anzunehmen, einzunehmen, zu deren Küche man kein Vertrauen hat. Gesetzt, dass man mit einem Wolfshunger zu Tisch kommt, geht alles leicht. Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, wie Mephistopheles sagt. Aber man hat ihn nicht, diesen Wolfshunger, wenn man ihn braucht. Ah, wie schwer sind die Mitmenschen zu verdauen. Erstes Prinzip. Wie bei einem Unglücke seinen Mut einsetzen, tapfer zugreifen, sich selbst dabei bewundern, seinen Widerwillen zwischen die Zähne nehmen, seinen Ekel hinunterstopfen. Zweites Prinzip, seinen Mitmenschen verbessern, zum Beispiel durch ein Lob, so dass er sein Glück über sich selbst auszuschwitzen beginnt. Oder einen Zipfel von seinen guten oder interessanten Eigenschaften fassen und daran ziehen, bis man die ganze Tugend heraus hat und den Mitmenschen in deren Falten unterstecken kann. Drittes Prinzip, Selbsthypnotisierung. Sein Verkehrsobjekt wie einen gläsernen Knopf fixieren, bis man aufhört, Lust und Unlust dabei zu empfinden und unbemerkt einschläft, starr wird, Haltung bekommt. Ein Hausmittel aus der Ehe und Freundschaft, reichlich erprobt, als unentbehrlich gepriesen, aber wissenschaftlich noch nicht formuliert. Sein populärer Name ist Geduld. Wir Unverständlichen. Haben wir uns je darüber beklagt, missverstanden, verkannt, verwechselt, verleumdet, verhört und überhört zu werden? Eben das ist unser Los. O, für lange noch, sagen wir, um bescheiden zu sein, bis 1901. Es ist auch unsere Auszeichnung. Wir würden uns selbst nicht genug in Ehren halten, wenn wir es anders wünschten. Man verwechselt uns. Das macht wir selbst wachsen. Wir wechseln fortwährend, wir stoßen alte Rinden ab. Wir häuten uns mit jedem Frühjahre noch. Wir werden immer jünger, zukünftiger, höher, stärker. Wir treiben unsere Wurzeln immer mächtiger in die Tiefe, ins Böse. Während wir zugleich den Himmel immer liebevoller, immer breiter umarmen und sein Licht immer durstiger mit allen unseren Zweigen und Blättern in uns hineinsaugen. Wir wachsen wie Bäume. Das ist schwer zu verstehen, wie alles Leben. Nicht an einer Stelle, sondern überall. Nicht in einer Richtung, sondern ebenso hinauf, hinaus, wie hinein und hinunter. Unsere Kraft treibt zugleich in Stamm, Ästen und Wurzeln. Es steht uns gar nicht mehr frei, irgendetwas einzeln zu tun, irgendetwas Einzelnes noch zu sein. So ist es unser Los, wie gesagt. Wir wachsen in die Höhe. Und gesetzt, es wäre selbst unser Verhängnis, denn wir wohnen den Blitzen immer näher. Wohlan, wir halten es darum nicht weniger in Ehren. Es bleibt das, was wir nicht teilen, nicht mitteilen wollen, das Verhängnis der Höhe, unser Verhängnis. Nachdem wir lange unterwegs waren, wir Argonauten des Ideals, mutiger vielleicht als klug ist und oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen, aber wie gesagt gesünder, als man es uns erlauben möchte, gefährlich gesund, immer wieder gesund, will es uns scheinen, als ob wir zum Lohn dafür ein noch unentdecktes Land vor uns haben, dessen Grenzen noch niemand abgesehen hat, ein Jenseits aller bisherigen Länder und Winkel des Ideals, eine Welt so überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem, Furchtbarem und Göttlichem, dass unsere Neugierde ebenso wohl wie unser Besitzdurst außer sich geraten sind. Ach, dass wir nunmehr durch nichts mehr zu ersättigen sind. Wie könnten wir uns nach solchen Ausblicken und mit einem solchen Heißhunger in Wissen und Gewissen noch am gegenwärtigen Menschen genügen lassen? Schlimm genug, aber es ist unvermeidlich, dass wir seinen würdigsten Zielen und Hoffnungen nur mit einem übel aufrechterhaltenen Ernste zusehen und vielleicht nicht einmal mehr zusehen. Ein anderes Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir niemanden überreden möchten, weil wir niemandem so leicht das Recht darauf zugestehen. Das Ideal eines Geistes, der naiv, das heißt ungewollt, und aus überströmender Fülle und Mächtigkeit mit allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hieß. Für den das Höchste, woran das Volk billigerweise sein Wertmaß hat, bereits so viel wie Gefahr, Verfall, Erniedrigung oder mindestens wie Erholung, Blindheit, zeitweiliges Selbstvergessen bedeuten würde. Das Ideal eines menschlich-übermenschlichen Wohlseins und Wohlwollens, das oft genug unmenschlich erscheinen wird, zum Beispiel, wenn es sich neben den ganzen bisherigen Erdenernst, neben aller Art Feierlichkeit in Gebärde, Wort, Klang, Blick, Moral und Aufgabe wie deren leibhaftigste unfreiwillige Parodie hinstellt und mit dem, trotz alledem, vielleicht der große Ernst erst anhebt, das eigentliche Fragezeichen erst gesetzt wird, das Schicksal der Seele sich wendet, der Zeiger rückt, die Tragödie beginnt. Epilog. Aber indem ich zum Schluss dieses düstere Fragezeichen langsam hinmale und eben noch willens bin, meinen Lesern die Tugenden des rechten Lesers, oh, was für vergessene und unbekannte Tugenden, ins Gedächtnis zu rufen, begegnet mir's, dass um mich das boshafteste, munterste, koboldigste Lachen laut wird. Die Geister meines Buches selber fallen über mich her, ziehen mich an den Ohren und rufen mich zur Ordnung. Wir halten es nicht mehr aus, rufen sie mir zu. Fort, fort mit dieser rabenschwarzen Musik, ist es nicht rings heller Vormittag um uns und grüner, weicher Grund und Rasen, das Königreich des Tanzes? Gab es je eine bessere Stunde, um fröhlich zu sein? Wer singt uns ein Lied, ein Vormittagslied, so sonnig, so leicht, so flügge, dass es die Grillen nicht verscheucht, dass es die Grillen vielmehr einlädt, mitzusingen, mitzutanzen? Und lieber noch einen einfältigen bäuerischen Dudelsack, als solche geheimnisvolle Laute, solche Unkenrufe, Grabesstimmen und Murmeltierpfiffe, mit denen sie uns in ihrer Wildnis bisher regaliert haben, mein Herr, Einsiedler und Zukunftsmusikant. Nein, nicht solche Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Gefällt es euch so, meine ungeduldigen Freunde? Wohlan, wer wäre euch nicht gern zu Willen? Mein Dudelsack wartet schon, meine Kehle auch. Sie mag ein wenig rau klingen, nehmt für lieb, dafür sind wir im Gebirge. Aber was ihr zu hören bekommt, ist wenigstens neu. Und wenn ihr es nicht versteht, wenn ihr den Sänger missversteht, was liegt daran? Das ist nun einmal des Sängers Fluch. Umso deutlicher könnt ihr seine Musik und Weise hören, umso besser auch nach seiner Pfeife tanzen. Wollt ihr das?